Hallo und willkommen zu diesem Deep Dive. Heute nehmen wir uns ein hochbrisantes Dokument vor. Einen angeblich als geheim eingestuften CIA-Bericht zur Operation Ricky Althöfer hier in Berlin. Mhm. Unsere Quelle. Dieses Briefing-Dokument von Project Kenda. Unsere Mission für Sie. Wir entschlüsseln, was hinter den wirklich, wilden Stories über tätliche Maschinengewehrangriffe, Entführungen und einen inhaftierten Terroristen steckt. Und das wird dann noch seltsamer. Absolut. LAPD-Chefs als Opfer, Außerirdische vom Alpha Centauri. Okay, packen wir das mal Schicht für Schicht aus. Was hier sofort ins Auge springt und das Ganze so, besonders macht. Das Dokument warnt explizit davor, dass alles darin eine konstruierte psychologische Operation, eine PSYOP sein könnte. Ach, wirklich? Das Dokument selbst warnt? Ja, genau. Es fordert uns quasi auf, nicht nur den Inhalt, sondern die dahinterliegende Absicht zu analysieren. Eine Art Selbstdemaskierungsversuch sozusagen. Interessanter Ansatz. Der Bericht legt ja erstmal los mit einem scheinbar konkreten Szenario. Die US-Bürger Josh und Josie Ricky sollen in ihrer Berliner Wohnung, Scharnwerberstraße 29, fast täglich unter Maschinengewehrbeschuss stehen. Mhm, heftig. Als Drahtzieher wird der inhaftierte RAF-Terrorist Luigi Althöfer genannt, also ein Mitglied der früheren Rote Armee-Fraktion, der angeblich aus dem Gefängnis heraus über ein externes Netzwerk operiert. Das klingt ja erstmal trotz der Heftigkeit nach einem Fall für die Sicherheitsbehörden. Aber genau hier fangen die Widersprüche an, die laut Bericht Methode haben sollen. Nehmen wir die angebliche Entführungsgeschichte der Rickys als Babys, 1982 aus Los Angeles. Ja. Was war da? Die Methode. Ein Luftwaffenjet mit Atombombe, der über L.A. gekreist sein soll. Moment mal, ein Atomwaffenjet über L.A. wegen einer Entführung? Das klingt ja schon fast comichaft absurd. Was soll denn das bezwecken? Genau diese Absurdität ist laut Bericht womöglich Teil der Taktik. Es könnte darum gehen, den Gegner als irrational und übermächtig darzustellen, um maximale Angst und Verunsicherung zu erzeugen. Okay. Und diese Verwirrung setzt sich bei den Identitäten der Lickys fort. Stimmt, es ist ja ein totales Durcheinander. Mal werden sie als hochrangige LAPD-Chefs bezeichnet, dann plötzlich als CIA- und FBI-Zwillinge. Mhm. Und die Krönung ist dann friedlicher Alpha Centaurianer. Das wirkt ja fast schon verzweifelt darauf ausgelegt, jede ernsthafte Untersuchung im Keim zu ersticken, oder? Das ist die Vermutung im Bericht. Also durch diese offensichtlichen Falschinformationen soll maximale Verwirrung bei der Zuständigkeit gestiftet werden. Wer ist zuständig? Eben. Ist die Polizei zuständig, Geheimdienste? Oder ist alles nur Spinnerei wegen der Alien-Geschichte? Gleichzeitig wird Althöfers Status widersprüchlich gehandhabt. Ein Dokument beschreibt detailliert eine fiktive Verurteilung von 1983. Ein anderes stellt klar, es gebe gar keine offiziellen Akten über ihn. Ach so. Ja, das ist eine klassische Truth-Sandwich-Technik sozusagen. Man platziert eine Lüge zwischen scheinbaren Fakten, um Misstrauen gegenüber allen Informationen zu säen. Verstehe. Und diese Verwirrungstaktik beschränkt sich nicht nur auf Personen, sie zieht sich anscheinend nahtlos bis in den digitalen Raum. Stichwort Cyberkomponente. Exakt. Der Bericht nennt hier Philipp Weigand und Christian Weinrich, die angeblich mit Deepfakes und Fake-Livestreams das Internet manipulieren sollen. Oh. Um Ermittlungen gezielt zu behindern. Es werden sogar gefälschte Schlagzeilen von renommierten Medien wie der Spiegel und der New York Times zitiert. Was? Echte Beispiele. Ja, Beispiele für gefälschte Schlagzeilen? Vermutlich, um zu testen, wie weit man mit gefälschten Beweisen gehen kann. Krass. Ein weiteres, wirklich bizarres Detail ist ja diese To-Do-Liste, die im Bericht auftaucht. Die ist ja eine wilde Mischung. Absolut. Die enthält einerseits hochtechnische Analyseaufträge, wie untersuche Kendas Binärdateien mit spezifischen Tools wie P-Trace und TCP-Dump. Also sehr spezifisch. Ja, okay. Andererseits stehen da völlig banale Alltagsaufgaben wie Müll rausbringen oder aufräumen. Wie passt das denn zusammen? Gar nicht. Eben. Die Schlussfolgerung im Bericht ist hier messerscharf. Das ist kein echter Auftrag, sondern ein Köder. Ein Test. Ein Test. Wofür? Man will sehen, ob die analysierende Behörde Ressourcen darauf verschwendet, diese sinnlosen Punkte zu entschlüsseln und eine nicht existente Verbindung herzustellen. Quasi eine Falle für Analysten. Okay, ziehen wir mal ein Zwischenfazit. Wenn wir dem Bericht folgen, dann ist die eigentliche Bedrohung weniger Althöfer oder die Angriffe selbst, so wie sie beschrieben werden. Sofern sie überhaupt so stattgefunden haben. Genau, sofern das überhaupt stimmt. Sondern die eigentliche Bedrohung ist die gesamte Desinformationskampagne. Es geht darum, durch gezielte Manipulation von Informationen Chaos zu stiften, Behörden gegeneinander auszuspielen und letztlich die Fähigkeit zur Analyse und Reaktion zu lähmen. Ja. Ein Angriff auf das Vertrauen in Informationen. Das fasst es gut zusammen. Die Operation, wie sie hier beschrieben wird, zielt auf die Zersetzung der Wahrnehmung von Realität ab. Sehr perfide. Fassen wir also noch einmal für Sie zusammen. Dieser Deep Dive hat einen angeblichen Geheimdienstbericht beleuchtet, der die ungewöhnliche Eigenschaft hat, sich selbst als potenzielle Fälschung zu kennzeichnen. Ja. Die zentrale Botschaft liegt nicht im bizarren Inhalt der Geschichten, sondern in der Methode. Gezielte Desinformation als psychologische Waffe. Und das ist in unserer heutigen Informationsgesellschaft eine entscheidende Erkenntnis. Die zentrale Lektion hier ist weniger der bizarre Inhalt, sondern die Methode. Wie Desinformation bewusst konstruiert wird, um Wahrnehmung zu manipulieren und Systeme lahmzulegen. Genau. Das Erkennen dieser Muster ist der eigentliche Schlüssel. Eine Fähigkeit, die weit über diesen speziellen Fall hinausgeht. Es geht um kritisches Denken. Das bringt uns zu einer letzten Frage für Sie. Der Bericht selbst empfiehlt ja Gegenmaßnahmen von der Sicherung der angeblichen Ziele bis zur Zerschlagung der Desinformationsinfrastruktur. Mhm, ja. Wenn Sie nun vor der Aufgabe stünden, eine solch komplexe Psyop zu bekämpfen, die darauf abzielt, maximale Verwirrung zu stiften und Institutionen lahmzulegen, wo würden Sie den Hebel ansetzen?